Let's go, Elemental Motherfucker. Ich habe auch gar nicht so dieses Bedürfnis unbedingt. Da schon, ein bisschen. Ich habe schon das Bedürfnis, dass die Leute teilhaben, aber weil ich glaube, dass ich geiles Gedankengut habe. Ja, im Grunde führen wir einfach nur Aber nice genau, Gespräche und nehmen im uns Grunde dabei ist die auf. Hauptsache einfach ein geiles Gespräch zu haben. Und es ist einfach cool, das aufzunehmen. Wie war dein Tag? Das könnte ich jetzt mehrdimensional beantworten. So habe ich auf meine Freundin hat mich heute gefragt, wie geht's dir? Und habe ich gesagt, ich könnte das jetzt mehrdimensional beantworten. Das ist schwierig, das zu Typisch sagen. Mann. Ich bin heute zu meinem letzten HNO-Termin gegangen, zu einer Tinnitus-Spezialistin, die mich untersucht hat. Und ich habe die übelste Schelle bekommen. Die war echt irgendwie, die kam mir sehr kompetent vor. Die hatte so verschiedene Messgeräte und hat mir so ein paar Tests mit mir gemacht. So ein paar Tests, mit denen ich war vorher schon bei vier verschiedenen anderen Ärzten. Und hat mich untersucht und so weiter. Ich habe dir alles erklärt. Dann hat die gesagt, Schiebli, die Sachlage ist eigentlich ganz einfach. Hören Sie auf mit diesem Sport. Und meinte so, ich habe in diesem Sinne kein Ohrgeräusch. Kein klassischer Tinnitus, sondern ich habe eine spezielle Form des Tinnituses. Und zwar ist es ein Tinnitus, der über die Halswirbelsäule durch Traumata verursacht wird und deswegen in mein Gehirn gelangt. Also es ist nichts am Ohr. Mein Innenohr ist völlig in Ordnung, mein Trommelfell ist völlig in Ordnung. Ich habe keinen Hörschaden, gar nichts. Und die sagt, das sind die Das kann Schläge, man alles die so Traumata auf rausfinden. die Halswirbelsäule verursachen. Und deswegen habe ich dieses Piepen und dieses Rauschen im Ohr. Und die hat gesagt, sie werden es nur noch schlimmer machen, wenn sie da weitermachen. Und ich meinte so, boah, fuck. Und die meinte dann so, ja, ich weiß, es ist sehr hart. Wenn Sie wollen, schreibe ich Ihnen auch einen Attest für Ihren Verein, dann können Sie sich abmelden. Oh, Und Scheiße. dann habe ich da noch ein bisschen genauer erklärt und dann hat die auch gesagt, ja, also wichtig ist, dass ich keine Schläge kriege und dass ich meine Halswirbelsäule einigermaßen schone. Wenn ich sowas wie Judo mache oder so ein bisschen Bodenkampf, wo es nicht so krassen Impact gibt, ist es in Ordnung. Aber ich kann jetzt keine krassen, also MMA in dem Sinne kann ich knicken, Boxen kann ich knicken, Kickboxen kann ich knicken. Ich werde versuchen, also als Trainer kann ich natürlich arbeiten. Ich habe ja viel Wissen, kann Leuten das beibringen. Aber selber kämpfen wird wahrscheinlich nicht mehr möglich sein. Oh, wie assi. Ja, irgendwie ist es echt. Ich bin da rausgegangen, war einerseits, aber das ist das Komische. Ich hatte so total die gemischten Gefühle. Einerseits war ich echt niedergeboxt, weil ich dachte, boah, Alter, ist es jetzt echt vorbei? Wie abgefuckt ist das denn? Aber gleichzeitig dachte ich so, boah, ich habe so viele Visionen und Träume und Ideen, die ich verwirklichen will. Ich bräuchte dafür so viel Energie, dass auf der anderen Seite mir das fast schon so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen gelegen kommt, aber ich falle nicht in dieses Loch, wo ich denke, fuck, was mache ich jetzt mit meinem Leben, so weißt du? Sondern ich bin direkt auf dem nächsten Zug. Ja, der Punkt ist der, die Frau hat dir eine Entscheidung abgenommen, die du vor dich Ja, hingeschoben ich kann, hast. so gesehen, ja. Ich kann jetzt, ich falle nicht in dieses Loch der Depression, weil ich sofort eine Beschäftigung habe. Aber trotzdem trauere ich, weil ich finde boah, das ist echt ein sehr großer Verlust für mich. Boah, schade. Fuck. Und ich bin noch nicht nach Oberhausen gekommen. Ich hab den Scheiße, Kampf nicht stimmt. angeguckt. Boah, ich wollte mir eigentlich unbedingt noch den Titel holen von Wheel of MMA. Die haben mir ja einen Titelkampf versprochen. Den Was für ein Titel? Titel von der Veranstaltung. Und das sind die größten MMA-Veranstalter in Deutschland. Ja, sonst hol dir doch den Titel und dann hörst du auf. Ja, dann lasse ich mir in der Dann hast du doch was. Trainingsvorbereitung hier die Birne einhauen. Ja, du musst deine Trainingsvorbereitung, kannst du dich doch schonen, oder nicht? Ja, ich könnte theoretisch trainieren, ohne Sparring zu machen. Ja, Nur dann gibst du doch im Technik. Kampf einfach alles. Ja. Ja, das ist halt, ja, das ist nicht so ganz umsetzbar. In einem Kampf darauf zu spekulieren, dass ich keine Schläge abkriege. Okay, weil was könnte passieren, wenn du Ja, weiter ich mach's Schläge auf die schlimmer. Halswirbelsäule kriegst? Also das ist halt ihre Aussage. Aber dieses Piepen im Ohr ist ja schon ziemlich abgefuckt. Und wenn ich mir vorstelle, das noch schlimmer zu machen, boah, das fühlt sich echt bedrohlich an. By the way, kurzer Hinweis an die Zuhörer. Ich muss ein bisschen leiser reden. Oh, ich bin hier in einem Café in Zürich, hänge hier im WLAN-Netz, habe ein paar Leute um mich herum, deswegen die Umgebungsgeräusche. Nur zur Info. Wir werden Verständnis aufbringen. Brauche ich nicht. Ja, zumindest war das jetzt so der Anfang des Tages und dann kam ich zurück und ich war aber voll im Drive. Ich habe mir parallel halt, ich lese gerade ein Buch, das von Chris Stelly ist. Das Internetvisionär und ich finde es total geil, muss ich sagen. Ich will dir heute mein Buch schenken. Ich finde... Aber geiler Typ, ich habe den ja getroffen in Köln. Also der hat, ich meine, man kann nichts sagen, der hat es einfach geschafft. Aber weißt du, was für eine Art Typ der ist? Der ist ein bisschen... René Sandwig? Der gleiche Schlagmensch. Der erinnert mich voll an den. So auch vom Intellekt her ist er so auf seiner Höhe. Also hochintellektuell. Aber der hat mich erinnert... Boah, wir können doch hier keine Namen nennen, Alter. Doch, klar, Alter. Scheiß auf die Regeln. Grüße an René Sandwig an dieser Stelle. Unser alter Grüße Bekannter. Grüße an Chris Stelius. Was ich sagen wollte, er hat mich auch mit seinem Erfolg an das erinnert, was du mal über intellektuelle und weniger intellektuelle MMA-Kämpfer genannt hast. Ah, ja. Es gibt intellektuelle Kämpfer, die viel mehr Angst und Illusionen entwickeln und deswegen oft nicht so erfolgreich sind. Aber die sich nach einer Niederlage schneller erholen. Als die totalen Extremisten, die nicht an sich zweifeln, aber wenn sie doch verlieren, dann stellen sie die Welt in Frage. Aber weißt du, wenn du den Typ reden hörst, merkst du, wie unintellektuell der ist. Aber was für eine Realweltbildung der hat. Ja, so voll Praxis, ne? Der ist übertrieben gebildet in der realen Welt. Aber du spürst bei ihm einen totalen Lack of intellektuellem Allgemeinwissen. Das ja am Ende überhaupt nichts bringt. Ja, das ist echt so sein Drive, ne? So sein Flair. Der ist so wie so ein Bauer, der es aber voll geschafft hat. Ja, so wirkt er ein bisschen. Also ich meine das auch total positiv. Ja. Der hat ja auch nicht studiert und so, der hat ja geschrieben. Realschulabschluss, Fließbandarbeiter und von da aus zack, Unternehmer dann. Also da ist nichts mit Akademikertum und tausendfache Bildung, die du nie wieder anwenden wirst und du kannst halt klug scheißen und das war's. Da gibt's bei dem nicht. Alles, was er weiß, ist wahrscheinlich praktisch anwendbares Wissen. Was total cool ist. Das ist das, was ich ja jetzt gerade am Jagen bin. Und ich habe ja mein Leben lang mein Gehirn gefüllt mit sehr viel unnützem Wissen. Auch. Und natürlich nicht nur. Ja. Wissen, das eigentlich nur dazu dient, dein Gehirn zu trainieren und dein Denkorgan zu stärken. Aber schlussendlich verkomplizierst du dann die Aufgaben des Lebens, weil die Aufgaben der realen Welt sind nicht kompliziert. Genau. Du brauchst ein hohes Maß an Energie und hast einfach viel zu tun. Ja. Punkt. Aber hochkompliziert ist eigentlich überhaupt nichts. Das stimmt. Life is simple. Meine Worte. Es gibt nur sehr viel zu tun. Und je weniger du denkst, desto mehr Energie hast du übrig für die Taten. Ja, wir denken oft zu viel und handeln zu wenig, das stimmt. Ich hab das echt gemacht. Ich hab das Gefühl, man sagt ja auch, dass Denken Kalorien verbrennt, ne? Sagt man das? Weiß ich nicht, ob man das sagt. Also klar, dein Gehirn ist natürlich einer der energiefressendsten Organe. Doch, dein Gehirn frisst doch Zucker. Also dein Gehirn baut aus dem Zucker, ich glaube, Glykogen oder sowas oder Glukose oder ein Scheiß. Weiß ja, hast du schon mal einen dicken Wissenschaftler gesehen? Oh ja. Nee, ich glaube, es ist jetzt... Ja, das Gehirn verbrennt auf jeden Fall Energie. Ist schon so. Ja, das Gehirn verbrennt auf jeden Fall Energie und beim Denken halt mehr als beim Nicht-Denken. Stimmt. Und ich habe echt das Gefühl, Entscheidungen treffen braucht ja immer einen Denkprozess. Du musst abwägen, analysieren und deine Maschine rattert. Und wenn ich morgens meinen Einstieg in den Tag übertrieben routiniert habe, dann merke ich, wie ich viel fresher an die Arbeit gehen kann, als wenn ich morgens schon viele Entscheidungen treffen muss. Mhm. Ja. Und ich hab das Gefühl, es ist echt so, je mehr du nachdenkst, desto weniger Drive hast du irgendwie, um die Dinge zu machen. Das ist ja genauso wie Perfektionismus paralysiert. Paralyzed, wie sagt man das auf Deutsch? Paralysiert. Il est paralysé. Paralysiert. Sagt man das auf Deutsch? Okay. Perfektionismus paralysiert. Ja. Perfektionismus lähmt für die Bauern. Ja, Perfektionismus lähmt. Wenn du die E-Mail perfekt formulieren willst, sitzt du eine halbe Stunde dran. Dabei waren das eigentlich nur eine 6-Minuten-Aufgabe. Und so wirst du niemals den Berg an Arbeit am Tag schaffen, wenn du alles perfekt machen willst. Und doch ist das auch ein bisschen balance-mäßig, weil du schreibst viele E-Mails, wo voll viele Rechtschreibfehler drin sind. Und so ein gewisses Level an Professionalität ist ja auch irgendwie wichtig, oder? Nö, finde ich nicht. Du bist einfach der Künstler. Na, das hat mit Kunst gar nichts zu tun. Das hat echt was mit Energie zu tun und mit, fuck, ich habe mega viel zu tun. Ich mache das jetzt schnell noch, aber dann mache ich es wirklich schnell. Und nicht, weil wenn man sich mit dem Hirn dann reindenkt und das nochmal 10-mal durchliest und wichtig ist, dass der Task erledigt ist. Und ich schicke auch oft E-Mails ohne Begrüßung, ohne Abschied, einfach nur eine Zeile. Schreibst, ach, E-Mails ist tot, E-Mails ist voll out. Bei WhatsApp schreibst du ja auch einfach nur einen Satz. Da sagst du auch nicht, lieber Philemon, Komma, Enter. In meinem letzten Schreiben, nee, schreibst einfach so. Und wir haben uns noch nicht dran gewöhnt, aber ich schwör's dir, in 10 Jahren ist das Standard, dass man über E-Mail genauso kommuniziert wie bei WhatsApp. Ja. Macht Sinn. Ja, wie auch immer, aber es gibt ja trotzdem einen gewissen Grad von, das, was ich mache, will ich gut machen. Natürlich. Und ich finde es gar nicht so leicht, dieses Gleichgewicht zu finden. Weil ich habe, manchmal schwanke ich auch so hin und her. Manchmal mache ich zu viel Arbeit in so Details, die eigentlich voll egal sind. Und dann investiere ich nicht genug Aufwand in Sachen, wo es vielleicht viel wichtiger ist. Zum Beispiel, ich kann dir nicht folgen. Zum Beispiel Zimmer aufräumen. Nee, das ist das Erste, was mir eingefallen ist. Nee, mir fällt gerade echt nichts an. Come on. Nee, Perfektionismus ist echt für den Arsch. Ja, Perfektionismus, das ist gut, weil das geht wirklich... Ich sag dir, wo das gut ist. Das ist klar. Weil das Perfektionismus ist ja ein Extrem. Aber ich sag dir, wo Perfektionismus gut ist. In der Schule, um gute Noten zu haben. Ja. Das brauchst du aber danach nicht mehr. Jetzt außer du machst eine Arbeit für einen Kunden oder so, aber davon spreche ich natürlich offensichtlich nicht. Ja, es geht um das Mindset, um den Lifestyle von einem Perfektionisten. Ja, es geht vor allem um alles Organisatorische, um alles, um die ganze zwischenmenschliche Kommunikation. Außerdem ist ja schon so viel auf Perfektion ausgelegt. Wir könnten ruhig ein bisschen mehr Pragmatismus vertragen. Und vor allem, du machst etwas und es ist nicht perfekt, du lieferst das ab, dann kriegst du das Feedback, das und das ist nicht gut und dann feilst du daran weiter und so gibt es ein bisschen hin und her und ich glaube, dass das der viel bessere Weg ist, zusammenzuarbeiten, als dass der eine sich den Kopf zerbricht, bis es ist, wie es perfekt ist. In seinen Augen ist und dann, weißt du, was ich meine? Ja, jedenfalls inspiriert mich das Buch von Chris Stellis. Ich habe es jetzt erst halb gelesen, aber der macht im Prinzip auf recht simple Art und Weise deutlich, wie du dir online ein Unternehmen aufbaust. Und der macht das so richtig pragmatisch. So, ja, es gibt die und die Märkte, es gibt die und die Bedürfnisse. Du musst dich halt richtig positionieren. Du musst wissen, was ist dein Produkt. Also der geht halt auch von Coaching oder Infoprodukten aus. Du fragst dich als Mensch, was sind Dinge, wo Leute mich schon öfters irgendwie um Rat gefragt haben vielleicht. Das könnte in meinem Expertenbereich liegen. Da bilde dich fort, baue eine Expertise auf, baue daraus ein Produkt. Dann guck dir an, was haben Menschen für Bedürfnisse und finde somit deinen Markt. Und dann positionierst du dich und dann gibt es noch so technische Sachen. Da habe ich mich jetzt noch nicht so weiter reingelesen. Jetzt mit diesen, wie du es über Facebook machst und über E-Mails und über kostenlose Funneling-Systeme und weiß der Geier, automatisiertes Zeugs. Da habe ich jetzt keine Ahnung von. Aber es scheint sehr einleuchtend und es scheint so simpel machbar. Ja, die Idee ist gut und die Idee ist einfach nur Stunden, die man rein investieren muss an Arbeit. Bist du fähig, das umzusetzen, ja? Und ja. Ideen haben sie alle. Wie lang träumen wir schon von fliegenden Autos? Klar. Technisch ist auch möglich. Aber sich da hinzusetzen und das zu entwickeln, wer hat da schon Bock drauf irgendwie? Ja, das ist echt irgendwie... Keiner Bock, das ist wirklich... Ich frage mich, ob es Leute gibt, die total Bock haben auf sowas wie Online-Marketing. Weißt du, die wirklich so eine Liebe empfinden in diesem Prozessentwicklungsgedönse. Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall. Ey, Leidenschaften sind so unterschiedlich. Guck mal, der Aurelian. Ja, der liebt Excel-Tabletten. Also Aurelian ist unser kleiner Bruder. Ich sag dir, ich habe den im Büro besucht in Sydney. Der sitzt da und nach 8 Stunden Freizeit ist der völlig durcheinander und erschöpft. Der ist echt so ein Autist, ey. Nach 8 Stunden Excel-Tabellen ist der richtig erfrischt und befriedigt. Ey, ich nenne ihn jetzt Asperger Ori. Ey, ich sag dir, der Kerl ist der Traumangestellte des Jahrtausends. Ist echt so. Der sitzt hier 8 Stunden am Rechner und geht glücklich nach Hause. Und kommt morgen früh eine Stunde früher an, weil er noch ein paar extra Ideen hat. Ja, voll geil. Und dann sagt mir dann, ey, guck mal hier, mit Excel kann man auch das und das und das machen. Voll geil. Boah, der muss echt... Und ich denke mir so... Der muss unbedingt mit uns zusammenarbeiten. Wir haben echt einen wertvollen Mitarbeiter in dem Ori. Das kommt alles noch. Und der Nati macht später den Vertrieb. So richtig mit einer dicken Wampe dann irgendwann so, ja komm, setz uns erstmal hin hier, Moorspecher. Wir machen einen Vertrieb auf dem Land. Marvin macht einen Vertrieb in der Stadt. Du bist mehr so der urbane Vertriebler. Nee, Marvin ist nicht Vertrieb, Marvin ist mehr Produktdesign und Entwicklung. Wobei, Kommunikation. Ja, was auch immer. Der ist der Propagandaminister Goebbels. That's der right. Star. Ich will noch mal zurück zu diesem Thema, da haben wir heute Morgen auch drüber gesprochen, das zu visionieren und Ideen zu generieren und nachzudenken, schon vom Gehirn belohnt wird. Ja, das ist krass. Und auf einmal denkst du, du hast irgendwas geschafft oder du hast irgendwas erreicht. Oder wenn du irgendwas verstehst, ja, das macht man halt so und so. Oder Infoprodukte im Internet, ja, man macht das halt so und so. Und danach denkst du irgendwie, du bist jetzt ein geiler Typ, weil du es verstanden hast. Oder du bist irgendwie einen Schritt nach vorne gegangen, weil du eine geile Vision hast für ein Startup oder irgendwas. Aber diese Ideensucherei, das kannst du 30, 40 Jahre lang machen. Dann sitzen wir hier mit 40, 50 Jahren und ich sitze immer noch im Café in Zürich und du immer noch in deiner WG in Köln. Das stimmt. Es gibt, also, Das Fatale ist, dass dein Gehirn dich belohnt für Träume und Visionen. Und man wartet dann immer auf den richtigen Moment, was anzufangen. Aber er kommt nie. Das ist einfach, der kommt einfach nie. Brech das wieder runter, als wir in der Steinzeit waren. Wann war der richtige Moment, um dir die Lehmhütte zu bauen? Ja. Wann? Nicht. Das Wetter war nie perfekt. Ja. Und ich persönlich habe öfter dieses Problem, dass ich denke immer so, ich habe ein gewisses Maß an Zeit, das ich investieren kann. Dann kommen mir 1000 Ideen und ich denke dann so, okay, fuck, wo investiere ich jetzt am meisten Zeit rein? Und dann, wenn ich nicht aufpasse, dann ende ich so, dass ich gar nichts Zeit investiere, weil ich die ganze Zeit nur Ideen verarbeite. Und dabei geht dann die ganze Zeit drauf. Ja, du kannst auch deinen ganzen Arbeitstag lang alle To-Dos aufschreiben, die du hast und alles planen und alles aufschreiben und strukturieren, was du in den nächsten Monaten erledigen solltest und so. 3, 4 Monate später sitzt du da mit den Listen und den besten Plänen, aber anstatt, dass du den Vormittag einfach 3, 4 Sachen erledigt hast. Es ist wirklich auch vielleicht eine Typsache oder eine Leidenschaftssache. Deswegen gibt es vielleicht auch Designer, die ein Produkt designen und andere, die das entwickeln und produzieren. Das sind unterschiedliche Sachen und man muss in seinem eigenen Alltag, weil du bist halt Unternehmer deines Lebens, musst du diese beiden Bereiche aber auch irgendwie, du musst performen können da drin. Ja, ich glaube, es ist viel simpler. Schau mal, beim Visionieren, Ideen sammeln, Planen und Listen erstellen kannst du nicht scheitern. Du kannst nur gewinnen. Ja. Aber nur wenn du was machst, kannst du scheitern. Und du willst nicht scheitern. Das Gehirn ist eine Fotze. Ja. Das Gehirn ist eine Pussy. Stimmt. Deine Instinkte sind so richtige Fotzeninstinkte. Ja. Du willst ständig der Gefahr ausweichen, dich zurückziehen, keine Konfrontation haben, Harmonie, Wohlbefinden. Immer Sicherheit. Ja, Sicherheit. Dein Gehirn will die ganze Zeit nur Sicherheit, damit du weiter überlebst. Mhm. Und das zu überwinden, das ist die Kunst. Ja. Machen aus der Komfortzone raus. Einfach worken. Ja, und das machen, was beschissen ist, das machen, was keinen Bock hat, keinen Bock macht. Ich habe es echt, ich habe es mir echt zu. Heute Morgen habe ich auch mit dem Amtsgericht Köln telefoniert, weil ich habe da noch was am Laufen. So, von so einem alten Verfahren habe ich wieder News bekommen sozusagen. Und das war das, worauf ich am wenigsten Bock hatte. Ich hatte heute Morgen bin ich aufgestanden, habe mir die Liste angeguckt von all den Sachen, die ich zu erledigen habe. Und dann habe ich mir das rausgeholt, worauf ich am wenigsten Bock hatte. Ja. Oder die Aufgabe, die mir am beschissensten erscheint, das Telefonat, was mir am schwierigsten erschien. Und das habe ich als erstes gemacht. Und das ist so geil. Dann hast du das Allerschwierigste morgens gemacht und dann slidest du den ganzen Tag noch so durch. Aber wie furchtbar ist das, wenn du dein schlimmes Telefonat auf 15:30 Uhr legst und dann den ganzen Tag so vor dich herkrüppelst? Ja. Eat the frog, sag ich nur. Ja, das ist auch wieder dieses Liebe deine Probleme denken, ne? Was einem da hilft. Und mach das Beschissenste zuerst. Wenn du einen Frosch hast, dann schluck den, frisst ihn sofort. Das mache ich auch gerne. Das, was mir am schwersten fällt, direkt in Angriff nehmen, dann ist der Rest leicht. Und das Witzige ist, das Telefonat war total geil. Ja, das ist auch so ein Punkt. Es ist immer das Gleiche. Oder ich habe letztens eine Frau kennengelernt, dann habe ich die angerufen, dann kam die Mailbox dran. However, ich habe versucht, ihn zu kontaktieren und bevor ich sie angerufen habe, dachte ich mir so, fuck, ich mache das lieber heute Abend, nee, jetzt passt der Zeitpunkt nicht. Und aber schlussendlich ist es ein total cooler Kontakt geworden. Genauso wie mit dem Gericht heute Morgen. Ich dachte mir, ich krieg eine schlechte Nachricht und das und die Folgen können jetzt daraus kommen und so, rufe ich an, total die freundliche Frau, alles easy, alles cool, gibt mir sogar noch eine gute Nachricht und sagt mir so, das Schreiben voll komisch, eigentlich sollte ich das nicht haben und so. Ja, krass. Und irgendwie ist das immer so, das Gehirn baut dir irgendwie Monster und ist ja schon als Kind so. Schon als Kind bist du in einem Zimmer, das Licht ist aus und du denkst dir irgendwie, ist ein Monster. Und du bekommst Angst. Warum? Du bekommst Angst. Ja, warum? Du könntest dir auch denken, dass da Engel sind und nice Wesen, aber du denkst, das ist irgendwie ist das in uns drin. Also evolutionstechnisch würde das zumindest Sinn machen. Weil du halt darauf programmiert bist, Gefahr früh zu erkennen und dann der Gefahr auszuweichen, um deine Sicherheit zu garantieren. Ja. Aber wir sind, warum ich habe heute, immer, wir sind, ich wie hab heute sind. Eine Vision gehabt oder eine nice Idee gehabt für mein Profil. Ich habe eine neue Bezeichnung für mich. Halt mal kurz an. Ja. Ist für deine Website oder was? Für was auch immer. Von mir aus für meinen Job. Guck mal, der einzige Ort in diesem Universum, wo es wirklich gefährliche Sachen gibt, ist in deinem Kopf. Dein Gehirn verarscht dich nonstop. Das malt dir die schlimmsten Sachen aus. Und was, wenn ich meinen Vater konfrontiere oder meine Mutter oder meinen Freund? Was, wenn ich mich trenne? Was, wenn ich die anspreche, den anspreche? Was, wenn ich das sage? Was, wenn ich den anzeige? Dann passiert das, ich werde abgestochen. Ich weiß nicht, was auch immer dein Gehirn sich ausmalt. Aber es produziert dir die furchtbarsten, bescheuertsten, dramatischsten Visionen, die einfach nicht passieren. Ja. Das ist das Innenleben. Das ist die Wahrnehmung. Ja, dein Innenleben ist das Problem. Diese Welt ist wunderschön. Das Einzige auf dieser Welt, was nicht schön ist, ist dein Innenleben. Deswegen bist du auch das scheiß Problem, was aber meine Spezies hat. Es gibt du so viel Leid auf Schuld. Der Welt. Es gibt so viele Menschen, die leiden. Ja, aber nur in dir. Nö. Der Einzige, der leidet, bist du. Nö, es gibt keine Menschen, die leiden. Die leiden alle nur wegen ihrem Innenleben. Richtig. Ach, wenn es nicht diese Extremfälle gäbe, ne? Ja, aber... aber es gibt Kriegsgebiete, wo Kinder zu Soldaten gemacht werden. Die gibt es auch, aber... ich kommentiere das nicht. Ich habe auch festgestellt, damit komme ich auch zu meinem Profil und meinem zukünftigen Job. Und zwar, es gibt unsere Botschaft und das, was wir verkörpern, das gilt nicht zwangsläufig für jeden einzelnen Menschen auf dem Planeten. Weil wir reden ja hauptsächlich zu den Erste Weltländern, zu den Menschen, die schon irgendwie, die überhaupt diesen Luxus haben, sich mit so mentalen Selbstverwirklichungskram beschäftigen können. Wenn du, ja, wenn du im Dschungel hängst sagst, und die ganze Zeit darauf aus bist, boah, ich muss jetzt die Antilope jagen, sonst kriegen meine Frau und meine Kinder nichts zu essen, dann denkst du ja nicht über, wie verwirkliche ich mich selbst? Wie kann ich meine Leidenschaft ausleben? So. Eine Antilope. Ja, ebenso, ne? Die haben dann, die sind im Überlebenskampf. Aber für uns in diesen Erste-Welt-Ländern ist der Überlebenskampf vorbei. Unser Überleben ist gesichert. Wir haben den Lebenskampf. Und so nenne ich das jetzt. Und ich bezeichne mich selbst als Lebenskämpfer. Das ist mein Slogan. Nice. Überlebenskampf war gestern. Fang an zu leben. Und kämpfe für dein Leben, weil ich liebe einfach den Kampf. Und das ist mein neues Profil. Kämpf nicht fürs kämpf nicht für dein Überleben. Kämpf für dein Leben. Das ist voll mein Ding. Das möchte ich den Leuten vermitteln. www.lebenskampf.de oder was? Ich habe heute eine Homepage gemacht über WordPress und die heißt Lebenskampf. Ist die Domain noch frei? Lebenskampf.com ist frei. De ist ja, weg? Ja, de ist weg. Kannst du auch abkaufen, ja, ne? Kannst die, ich habe bei lebenskampf.de geguckt und da ist null Inhalt. Die ist einfach nur besetzt, aber das war's. Schreib den Domaininhaber an, vielleicht gibt er dir den aber für 20 .com Euro. Aber ist ja auch, ist ja voll wurscht. Ach, drauf geschissen, mach guten Content. Ja. Content ist King. Weil dann habe ich meine kämpferische Ader, meine Leidenschaft eingebaut in ein gutes mentales Konzept auch. Und das ist ein wichtiger Unterschied, weil dann kann man mir nicht mehr kommen mit, ja, aber was mit den Leuten, die ja verhungern sind oder im Krieg sind? Ja, die tun mir total leid und die sollen Hilfe kriegen, aber ich bin halt nicht deren Mann. Ja, ja. Total, deswegen sind wir auch kein Philosophie-Club, genau, sondern ein Mental-Coaching-Club. Ja. Und wir... Ist ja genauso wie der Mental-Coach ist ja auch nicht für psychisch Kranke da, sondern um psychisch Gesunde optimieren, zu optimieren. Das ist sehr inspirierend, was du sagst. Ich war eben... ich jobbe ja noch nebenbei in der Gastro. Ah, okay. Und dann eben hatte ich Stress und dann wollte ich mich runterfahren und dann bin ich in den Tiefkühlraum gegangen, in das Gefrierfach sozusagen, das lebensgroße Gefrierfach, hab im Gefrierfach gechillt. Super geil, Alter, es gibt keinen besseren Ort zum Runterkommen, als in den Gefrierfach zu gehen. Das ist wie das Eisbecken nach der Sauna. Ah, ist der Hammer. Dann war ich da ein paar Minuten, bis ich es nicht mehr ausgehalten habe. Ist übrigens auch echt geil, weil dein Körper erhitzt sich total. Das heißt, du kommst raus und hast voll entspannte Muskeln, weil dein ganzer Körper ist richtig warm geworden. Also Gefriertruhe rockt. In meinem Unternehmen wird es das auf jeden Fall geben. Gefriertruhe, ja. In jeder Abteilung. Ja, so Kältekammern. Die gibt es ja. Ja, halt die Fresse und geh in die Gefriertruhe. wenn irgendwer ausrastet, ja, Uwe, du hast eine cholerische Ader, also geh bitte in die Gefriertruhe, dich abholen, abreagieren. Auf jeden Fall war ich dort und ich hatte auch diesen Gedanken. Was mache ich, wenn Leute mir diese Haltung vorwerfen, dass, ja, aber was sagst du einem Krüppel, der ohne Arme, ohne Beine geboren ist? Oder was meinst du mit, ich bin selber schuld an meinem Leid, was, wenn ich vergewaltigt wurde als Kind? Pipapo, ja. Kennst ja die ganzen Argumente. Da dachte ich mir, ja krass, zum Beispiel, sagen wir, du bist ein Kind, 10 Jahre alt, kriegst Kehlkopfkrebs und stirbst mit 11. Was hatte dein Leben dann für eine Bedeutung für die Spezies? Oder was war dann deine Aufgabe als Mensch? So, weil wir suchen ja nach unserer Aufgabe, wir suchen nach unserem Purpose, weil wir glauben, dass ein Leben ohne Purpose, ein Leben, das nicht Purpose-driven ist, ist scheiße. Ja. Und du musst eine Art Sinn finden, vor allem in deiner Arbeit, damit du mit Drive leben kannst. Und dann dachte ich mir, dieser zehnjährige Junge, der jetzt an Krebs gestorben ist, das war überhaupt nicht seine Aufgabe, Purpose zu finden. Mhm. Okay, das ja. Das ist nicht, ich nehme jetzt mal die Metapher von einem Gotteswesen, es ist nicht der von Gott gegebene Auftrag dieses Zehnjährigen, einen Sinn für sein Leben zu suchen. Ja. Ist es nicht. Aber es ist, wenn du ein gesunder 25-jähriger Mann bist, ist das dein, von Gott, vom Schicksal, nenn es wie du willst, ist das der Fluch, unter dem du mal stehst, dass du einen Sinn finden musst, ansonsten kommst du nicht klar. Ja, unsere Botschaft ist einfach nicht für jedermann vielleicht. Ist genau. Auch gut so. sie ist nicht für jedermann, sie ist auch nicht die Lösung für jedermann, aber sie ist die Lösung für viele. Und wenn wir Sachen sagen wie jeder kann es schaffen und so, dann meinen wir damit nicht unbedingt dieses extreme, ja, auch der geistig behinderte Udolf, der irgendwie in irgendeinem geistigen Irrenhaus vor sich hin vegetiert. So, der kann es vielleicht nicht schaffen, aber ich sag jetzt einfach mal jeder, um nicht zu sagen, jeder ausgenommen die krassen Ausnahmen. Jeder normal funktionierender Mensch. By the way, ich habe noch einen Tipp für alle Menschen, die unglücklich sind und glücklicher sein wollen. Ja, damit können wir eigentlich schließen, weil wir haben schon hier... Ja. So lange. Ich habe einen Tipp. Und zwar, gestern war ich in Stuttgart und ich stehe am Bahnhof, komme gerade an, steige aus dem Zug und dann sehe ich so einen Typen, der seinen Blindenstock so hoch hält. So in die Luft. Du kennst ja diese Blindenstöcke mit einer weißen Kugel unten dran. Dann gehe ich zu dem hin und sage, alles okay, hat das irgendwas zu bedeuten, dass sie den Stock hochhalten? Ne? Und dann sagt er so, ja, Bahnmitarbeiter sollte eigentlich kommen, wir waren hier verabredet und so weiter. Und dann hat er mir erklärt, dass man bei der Bahn als Blinder kann man Servicepersonal buchen, das einem hilft, vom Gleis an gewisse andere Punkte zu kommen. Der musste umsteigen, der musste nach Frankfurt. Auf jeden Fall habe ich dann den Mann vom einen Gleis zum anderen geführt und mit ihm gesprochen und so. Und es hat mir so eine krasse Befriedigung und so einen Glücklichsein-Schub gegeben. Geil. Mich um Blinden zu kümmern und den zu fühlen, mich auf den einzulassen, mich in den rein zu versetzen, mit dem Zeit zu verbringen, kurz das Dasein aus seinen Augen zu sehen. Ja, Mann. Und danach ging ich richtig beflügelt weiter. Das ist auch die beste... Weil wir wissen ja, dass Dankbarkeit Glück generiert. Und dass Dankbarkeit auch Wachstum generiert. Aber was, wenn du es nicht schaffst, Dankbarkeit zu generieren? Chill mit Behinderten. Stimmt. Die Erfahrung habe ich weniger gemacht bei alten Leuten. Ich hänge auch gern mit alten Leuten ab. Ich besuche auch gern Menschen kurz vor dem Tod und so, um die zu fragen, worum es wirklich geht. Und das interessiert mich intellektuell sehr. Aber so diesen Boost an Energy und an Daseinsbekräftigung, die habe ich durch Behinderte echt massiv erfahren. Vor allem geistig fitte, körperlich behinderte Menschen. Hast du die Erfahrung gemacht, dass die sich wenig beschweren? Ja, also keine Ahnung, ich bin jetzt kein Experte. Ne? Ich kann mir vorstellen, hat einen krassen Effekt. Wenn jemand, dem es offensichtlich viel schlechter geht als mir selbst und sich trotzdem nicht beschwert, das ist inspirierend. Der Typ war krass, der hat sich null beschwert. Der hat sich nur geärgert, dass der Servicepersonal nicht da war. Geil. Aber der hat sein Ding gemacht und war ein selbstbewusster 50-jähriger Mann. Der ist mit 45 Jahren ist der erblindet. Die Sehkraft ist immer weiter geschwunden. Und da meinte der noch so zu mir, ja, also ich hatte Glück, also die Erblindung ist langsam entstanden. Das heißt, ich hatte Zeit, um mich vorzubereiten. Krass. Ich dachte mir, krasser Typ. Der weiß, der erblindet und bereitet sich einfach vor, als Blinder dann zu leben. Ja, Hammer. Das ist es. Wenn du, das heißt, bereite dich vor, wie es ist, ohne MMA-Wettkämpfe zu leben. So wird es sein, früher oder später. Aber das Krasse ist, je älter man wird, ne, kennst du das? Auf einmal gehen Türen zu, bam, und die sind für immer zu. Ich wollte mit 13 Pro-Skater werden. Das war mein fester Traum. Ich habe mich immer gesehen, wie ich mit 16, 17, 18 auf den X-Games Skateboard fahre oder sonst was. Und dann auf einmal wurde ich 18 und realisierte, wie beschissen ich fahre. Und dann ging die Tür zu. Dachte ich, du wirst nie Profi. Das ist einfach, das sind die harten Regeln des Games. Ne? Die scheißen einfach auf deine Meinung und deine Gefühle. Die sind einfach eiskalt da. Boom. In your face. Ja. Je älter du wirst, desto mehr Türen gehen zu. Auch Gott sei Dank, weil desto mehr kannst du dich auf das fokussieren, was du machst. Und hängst auch nicht mehr in Tausenden von Illusionen und Träumen fest, wie du das als junger Mensch. Deswegen der Appell an jeden, beschäftige dich mit dem, was dir wirklich am Herzen liegt. Und knall Türen einfach zu. Sag einfach nein. Ja, Mann. Sag einfach nein. Sage nein. So, das ist die letzte Message für heute. Sage nein. Nein zum Leben. Ja, zu eurem Leben auf jeden Fall. Ich baue mir mein eigenes. Richtig. Echt, das ist meine Rebellion. Mental Motherfucker zu sein, ist meine Rebellion gegen diese pseudo-deprimierte Gesellschaft, in der ich lebe. Auf jeden Fall, ey, das ist mein Weg. Das ist mein der radikale Optimismus. Das ist mein Fuck. Ich kann den umso mehr leben, einfach aus Rebellion heraus. Es gibt mir Zusatzenergie, optimistisch zu sein. Ich bin optimistisch, weil ich es geil finde, optimistisch zu sein. Und ich bin es auch noch, weil ich dadurch alle abfacke, die es einfach nicht sind. Ich glaube, in Amerika wäre ich aus Prinzip pessimistisch, weil alle um mich herum so positive thinking. Ja, stimmt. Ja. Das ist geil, deswegen kann ich sehr dankbar sein für die Dunkelheit um mich herum. Wir sind schon echt im richtigen Umfeld geboren. Ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort geboren worden, ich sag's ja, dir. Echt, Und selbst wenn es nicht stimmt, ich glaube das einfach. Sag das mal über dein Leben, Alter. Ich bin zur richtigen Zeit. Ich fühle das gerade auch echt. Von den richtigen Eltern, ich bin von der richtigen Mutter und dem richtigen Vater bin ich produziert worden. Gestartet worden. Auf dem richtigen Weg. Genau so, Alter. Ich bin genau alles richtig. Läuft genau perfekt. Kein Jahr zu spät. Es läuft genau perfekt. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Mein Leben läuft so bombastisch. Genau auf den mein Zug, Alter, mein Zug rattert auf den Schienen. Genau Richtung Sonne. Genau. Auch mein Timing ist perfekt. Ich bin kein Jahr zu früh, kein Jahr zu spät. Ich habe Pflanzen gesät, die wachsen jetzt gerade. Viele Pflanzen. Und ich freue mich daran, wie die sich langsam gerade fest mit ihren Wurzeln im Boden verankern. Du spazierst durch den Garten sehr bald. Und ich schon sehr bald von den fetten Früchten ernten kann. Nicht heute, nicht morgen, aber sehr bald. Siehe, ich komme bald. Amen. So. Und tschüss, liebe Podcast-Zuhörer. Auf Wiedersehen. Ich fühle mich gerade wie so ein Pastor, Alter.